Wasser riecht nach Gift. Es tanzen kleine Kinder vor dem Schafott. Ein kleiner Junge trinkt das Blut seines Bruders und unterbricht. Und alle sagen, das macht doch nichts. Das macht doch überhaupt nichts. Eine alte Frau zerbricht über ihren Glauben, geht zu Gott. Alles läuft aus dem Ruder, sogar das Meer. Kinder, schließ die Augen, denn ringsumher da lauert nur der Tod. -70 Grad, solange die Stadt noch brennt, ist ihnen warm. Vom Himmel peitscht Becquerel, hurra, die Schule gibt's nicht mehr. Kinder, bleibt zu Haus, doch leider gibt es kein Zuhause mehr. Sicherheitsrat ist zu Staub zerfallen, wie wunderbar. Kein Beamtenapparat schützt uns vor des Menschen Irrenwahn. Ja, gestern war kurz Krieg, doch heute haben wir Frieden, wie schon lang nicht mehr. Unsere Zeit.